Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Oktober. Bevor ich ankündige, was genau euch in der kommenden Stunde erwartet, erstmal einen kurzen Hinweis auf unseren Blog. Den findet ihr unter aradio.blogsport.de und kontaktieren könnt ihr uns per E-Mail unter aradio-berlin@riseup.net oder über Twitter unter @aradio_berlin. So, anfangen werden wir mit einem kurzen Überblick über unserer Meinung nach nennenswerten Ereignissen aus dem letzten Monat. Dann folgt ein Interview zum räumungsbedrohten Kiezladen Friedel 54 inklusive einem aktuellen Statement des Kollektivs. Gefolgt von einem Beitrag über die Villa Galgenberg und einem Update zur Repressionswelle in Tschechien. Dann schalten wir ein wenig um und informieren euch in unserem Newsflash über die Schlagzeilen, die ihr im vergangenen Monat höchstwahrscheinlich verpasst habt. Und natürlich über die Fortschritte der Anarchie in unserer bewährten Rubrik Wo herrscht Anarchie? Abschließend haben wir dann noch einen unserer nicht weniger bewährten Linktipps, welcher euch darüber informieren wird, was in eurer Werkzeugkiste eventuell noch fehlt. Und zwischendrin gibt's auch wieder ein paar Verdauungspausen musikalischer Art. Zuerst aber ein paar Themen und Ereignisse aus dem letzten Monat. Auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de findet ihr weiterführende Links zu allem, was ich jetzt mal so kurz anreißen werde. Und zwar passierte im Oktober unter anderem das. Die Northeast Antifa hat ihren neuen Film veröffentlicht, Paris Rebel, zwischen Rechtsruck und Revolte. Na gut, die Premiere war schon am 23. September im Beitz in Berlin, aber hey, Trailer, weitere Infos und das Beste, ein Interview mit den Leuten von der Nähe zum Film, findet ihr bei uns. Etwas Kurioses haben wir aus Mexiko für alle Freundinnen der Zapatistas zu vermelden. Die EZLN hat allen Ernstes angekündigt, eine Präsidentschaftskandidatin für die Wahl in Mexiko 2018 aufzustellen. Weniger verdutzend, aber umso schöner, eine Nachricht von der Anarchistischen Föderation Gran Canaria. Die hat ein weiteres Gebäude auf der Insel enteignet und 6 mittellosen Familien zur Verfügung gestellt. Richtig gut. Jetzt leider etwas Unschönes am Rande. Pegida und sein Volk gibt's immer noch. Und seit Oktober nun seit 2 Jahren. Ihre menschenverachtende Version des Abendlandes speist sich immer noch aus Islamophobie und anderer Scheiße, aber der Widerstand dagegen ist auch noch da. Und nochmal was Unschönes, diesmal aus Berlin. Da ist die Polizei im Oktober in 4 Hausprojekte reingerockt und hat Leute festgenommen. Dabei sind die Cops aber auch erstmal alles und jede angegangen, die anzutreffen war, wie einem Bericht von Leuten aus der Brownie zu entnehmen ist. Offizieller Vorwand für die Scheiße war eine Soli-Fahrer-Demo für die Kaderschmiede, die im Juli stattfand. Kommen wir wieder zu etwas Erfreulicherem. In den USA geht nicht nur der Gefangenenstreik immer noch weiter, es findet dort, und zwar genau genommen in Standing Rock in North Dakota, ein gewaltiger Protest gegen den Bau einer geplanten Pipeline statt. Allen voran verteidigen indigene Gruppen ihr Territorium gegen das Bauvorhaben, entschlossen und militant. Der Protest weitet sich aber zunehmend aus und es kam zu verschiedenen Soli-Aktionen, Blockaden, Sabotagen und ähnlichen an vielen Orten in den Staaten. Die Repression ist aber ziemlich brutal, weswegen sich sogar nun die UN genötigt sah, sich bei der US-Regierung zu beschweren. Insgesamt sehr spannend, was da passiert. Denn die Ölindustrie und die beteiligten Staaten wollen ernsthaft eine riesige Pipeline von einem Teersandabbaugebiet in Kanada, bei dem Rohöl gefördert wird, bis runter an die Ostküste der USA bauen, quer durchs ganze Land, das ja bekanntlich alles indigenes Land ist, aber eben auch durch die momentan zugesprochenen letzten Territorien der Indigenen Nordamerikas, sowie auch quer durch verschiedene Naturschutzgebiete und dem größten Wasserreservoir des Landes. Was kann da schon schiefgehen? Wir wünschen den Leuten auf jeden Fall weiterhin viel Kraft und Mut und hoffen, dass der Protest weiter erfolgreich bleibt und dem Wahnsinn ein Ende bereitet wird. Kommen wir noch kurz zur Türkei. Da ist seit einiger Zeit die Hölle los. Erdogans AKP geht weiterhin in die Vollen und hat jetzt zahlreiche Mitglieder der pro-kurdischen Partei HDP verhaften lassen. Der Weg in den Totalitarismus wird weiter geebnet, während sich IS-Fanatiker in die Luft sprengen. Nicht zu vergessen ist auch, dass derweil das türkische Militär in Syrien unterwegs ist und Einheiten der YPG und YPG angreift. Tja, düstere Zeiten, die wir da erleben. Es passiert ja noch viel mehr Beschissenes. Und irgendwo würde ich hier auch gern sagen wollen, Sorry, dass wir jetzt genauso bescheuert den Fokus westlicher Medien kopiert haben und nicht die Dinge erwähnen, die im globalen Süden passieren. Hoffentlich kriegen wir das in Zukunft besser hin. Naja. Oh, da kommt jetzt noch eine Eilmeldung rein. Mal schauen, was da steht. Donald Trump ist der neue Präsident der sogenannten Vereinigten Staaten von Amerika. So viel zu unserer kleinen Auswahl an Neuigkeiten aus dem Oktober. Und zugegebenermaßen auch November. Jetzt hören wir erstmal einen Track, und zwar Afarastafa mit Streets of Hell. Und dann gibt's ein Interview rund um den Berliner Kiezladen Friedel 54, gefolgt von einem aktuellen Statement des Kollektivs. Friedel, jetzt hört man mal wieder was, es ist einiges passiert, da wollen wir jetzt drüber sprechen, aber was ist die Friedel überhaupt? Erzähl doch mal ein paar Sätze. Ja, Kiezladen Friedel 54 ist ein soziales Zentrum im Norden von Berlin-Neukölln und besteht mittlerweile seit 12 Jahren. Hier treffen sich zurzeit um die 15 Gruppen und füllen den Raum mit Leben und machen Veranstaltungen, halten hier ihre Treffen ab. Es gibt Fokus und Filmabende. Wir berichten ja auch von der Wienfahrt der Friedel. Es gab eine große Welle des Protestes gegen den damaligen neuen Hauseigentümer, die CTEC aus Wien. Danach wurde es eine Zeit ruhig, da wurde verhandelt. Wenn ich recht informiert bin über den Kauf des Hauses, was ist dann passiert? Ja, das Ziel, das Haus zu kaufen, besteht nach wie vor. Wir sind aber mittlerweile verkauft worden, die Verhandlungen sind geplatzt und jetzt gehören wir der Pinehill Saal in eine in Luxemburg ansässige Briefkastenfirma, die eigentlich aus einem Riesengestrüpp von verschiedenen anonymen Firmen oder Firmenkonstrukten besteht. Und ja, die erste Kontaktaufnahme ihrerseits war die Kündigung die Umsetzung der Räumungsklage gegen den Kiezladen. Vielleicht kann man das noch kurz ein bisschen ergänzen. Also die Kaufverhandlungen waren wirklich quasi kurz vor dem Abschluss. Also die Hausgemeinschaft hatte sich um ein realistisches Finanzierungskonzept gekümmert mit dem Mietshäusersyndikat und einer Stiftung. Die Stiftung hätte das Haus gekauft und über das Modell des Mietshäusersyndikats wäre das Haus dann der Stiftung wieder abgekauft worden. Also es wurde alles erfüllt. Allerdings hat die CTEC das Haus hinter dem Rücken und hinter weiterer fadenscheiniger Verhandlungsbereitschaft an die schon genannte Pinehill-Saal verkauft. Genau, diese Pinehill ist jetzt nichts Genaueres bekannt, außer das formale Konstrukt. Das heißt, ihr wisst auch nicht, ob denen weitere Häuser gehören in Berlin oder anderen Städten. Man munkelt, der Eigentümer aus Texas hätte mehrere Objekte noch in Kreuzberg, aber da haben wir noch nichts Konkretes. Also vielleicht auch ein Aufruf an unsere Hörerinnen, wenn euer Haus der Pinehill Saal gehört, dann meldet euch. Schreibt uns doch einfach mal eine kurze Mail oder der Friede. Ja, nun kam ja nicht nur die Räumungsklage in den Laden geflattert, sondern es gab mittlerweile auch eine Verhandlung vor Gericht. Wie ist es gelaufen? 3 Tage Mobilisationszeit für vors Gericht und wir waren super happy darüber, dass ca. 80 Personen im gesamten Vorgericht, vorm Gericht und im Gerichtssaal sich solidarisch mit uns gezeigt haben um mittwochs um echt frühe Uhrzeit. Ja, das Gericht hat uns die Möglichkeit gegeben, 2 Wochen lang einen Vergleich angestrebt, das ist wohl üblich bei Amtsgerichten. Wir haben eine 2 Wochen Entscheidungsfrist bekommen, die beidseitig gilt und werden die Entscheidung treffen, oder die wird getroffen sein, bald. Und ja, wir unterhalten uns gerade mit allen Teilen des Ladens, wie wir damit umgehen sollen, mit diesem Vergleich. Genau, und ja, wie schon gesagt, Grundlage unserer Überlegung ist natürlich, dass wir hier drin bleiben wollen. Das heißt, die Entscheidung steht noch aus, wie ihr euch jetzt weiter zu diesem erstmal angebotenen, ausgehandelten Vergleich verhaltet. Die Sache ist ja leider die, dass wir keine großen Rechtsmittel mehr haben. Wir haben einen Gewerbemietvertrag, der ist relativ schwach. Niemand wird uns da groß raushauen. Auch wenn wir vom Landgericht weiter klagen, haben wir relativ geringe Rechtsmittel und auch seitens der anwaltlichen Einschätzung eine relativ geringe Erfolgschancen. Es wird ja deutlich, dass die CTEC eine richtig fiese Nummer mit euch abgezogen hat. Sind die jetzt raus aus dem Spiel mit dem Verkauf? Schwer zu sagen. Wir hoffen nicht. Und ja, wir sind schwer angepisst auf die CTEC. Freuen uns natürlich sämtlich über sämtliche Aktionen, die auf ihr schlimmes Geschäftsgebaren aufmerksam machen. Und es gibt ja auch noch immer andere Häuser. Auf jeden Fall. Wir sind nicht die Einzigen gewesen. Wir haben zumindest geschafft, dass wir aus dem Portfolio gelöst wurden und das ist zumindest ein kleiner Erfolg. Eine Verzögerung im Verwertungsprozess. Mhm. Während unseres Kampfes gegen die CTEC gab es auch ein CTEC-Network gegründet, was quasi eine Vernetzung zwischen einzelnen CTEC-Häusern in Berlin ist, weil sich das komplette Portfolio ja auf Berlin bezieht. Was der CTEC auf jeden Fall ein Dorn im Auge ist und war, und wir hoffen, dass das weiter Bestand hat. Ihr habt gesagt, es steht relativ schlecht juristisch um den Gietzladen. Wie ist jetzt die Stimmung im Kollektiv, in den Gruppen? Was für Perspektiven seht ihr noch? Grundlage unserer Überlegung ist natürlich, dass wir hier drin bleiben wollen und in letzter Zeit auf jeden Fall, die Akkus sind wieder ein bisschen geladen, wir haben uns erholt und wir sehen trotzdem vorsichtig optimistisch in die Zukunft, was passiert, was für ein Druck entsteht und wir wollen bleiben. Ja, wichtig ist wahrscheinlich auch noch zu sagen, dass die Friedel kein Einzelfall ist. Es gibt viele, viele andere Projekte, denen Ähnliches bevorsteht. Also HG und M99 ist akut räumungsbedroht. Die Riga 94 ist auch immer noch bedroht, würde ich sagen. Außerdem die Potze und der Drugstore sind weiterhin in einem Kampf um ihre Räume und wollen die weiterhin behalten, genauso wie in Hamburg die Kotze oder in Bremen das alte Sportamt. Und genau, es ist wichtig, diese Kämpfe zu verbinden und auch trotzdem noch im Auge zu behalten, dass es nicht nur irgendwelche sozialen Zentren sind, sondern dass auch gerade die Nachbarschaft davon stark betroffen ist, von diesen ganzen Verdrängungsprozessen. Und da ist es sogar noch schlimmer, weil ihre Existenzgrundlage darin ist. Und für uns ist es halt ein Ort, wo wir Politik machen können, was auch sehr wichtig ist, aber es ist nochmal ein anderes Level. Gibt es in der nächsten Zeit Möglichkeiten, sich einzubringen? Ja, wir haben am 19.11. ist eine Kiez-Demo geplant hier in Neukölln unter dem Motto rebellische Nachbarn, solidarische Kieze statt von unten. Dazu laden wir alle herzlich ein und freuen uns über eine breite Beteiligung in jeglicher Form. Transpis malen, Redebeiträge halten. Okay, da danke ich euch. Und wer sich weiter informieren möchte, wie es jetzt weitergeht mit der Friedel, ich glaube, da muss man häufiger mal nachlesen in nächster Zeit, der kann das tun bei... Auf Kiezlern Friedel 54 No Blocks. Nein, das ist... das könnt ihr, ihr könnt unter friedel54.noblogs.org die aktuellen Infos nachlesen. Außerdem könnt ihr da auch schauen, da gibt es eine Verlinkung zum Facebook- und Twitter-Account der Friedel, die auch aktuell bespielt werden. Kurz vor Veröffentlichung des Podcasts hat das Friedel54-Kollektiv noch ein aktuelles Statement herausgebracht, wovon wir einen Teil für euch vertont haben. Vor Gericht. Dass für das deutsche Recht und seine Justiz abstrakte Eigentumsverhältnisse schützenswerter sind als die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, wissen wir nicht erst seit der Verhandlung. Wir erwarteten von diesem Termin also herzlich wenig. Ganz im Gegenteil, wir mussten damit rechnen, dass ein Räumungstitel erwirkt und spätestens im Dezember vollstreckt würde. Umso mehr hat uns die Unterstützung vor und im Gerichtsgebäude an diesem Morgen gefreut. Dass die Räumung juristisch nicht mehr verhindert werden kann, wurde vor Gericht bestätigt. Dennoch schlug die Richterin einen Vergleich vor. Dieser Vergleich besagt Folgendes. Die Kündigung wird als juristisch anerkannt. Wir verlieren den Anspruch, in Berufung zu gehen. Der Kiezladen wird bis zum 31. März 2017 in den Räumen geduldet. Eine Räumung ist erst danach möglich. Die Gerichtskosten werden geteilt. Wir übernehmen keine gegnerischen Anwaltskosten. Beide Seiten können den Vergleich bis 2 Wochen nach der Verhandlung widerrufen. Bei Widerruf des Vergleichs wäre es nicht zu einer erneuten Verhandlung gekommen, sondern zu einer Urteilsverkündung, die auf eine zeitnahe Räumung hinausgelaufen wäre. Spätestens Ende Dezember wäre es zu dieser gekommen. Vergleich angenommen. Unsere teils sehr kontroverse Diskussion hat gezeigt, dass egal welche Entscheidungen wir treffen, sie keinen Erfolg darstellt, sondern praktische und taktische Vor- und Nachteile abgewogen werden müssen. Einige der wichtigsten für unsere Entscheidungen, den Vergleich nicht zu widerrufen, sind unseres Erachtens nach: Der Zeitpunkt einer Räumung ist berechenbarer, sodass der Widerstand gegen diese umso unberechenbarer sein kann. Menschen mit unsicherem Aufenthalt können 5 Monate länger Veranstaltungen in der Friedel 54 organisieren und oder besuchen. Wir müssen den Anwalt der Gegenseite nicht bezahlen und verschwenden keine weitere Energie mit Gerichtsprozessen. Wir können uns mehr auf andere stadtpolitische antifaschistische Kämpfe wie zum Beispiel HG M99 Linie 206 oder Potze Drugstore lenken und sie aktiv unterstützen. Wir werden weiterhin keine Miete zahlen. Perspektive und Widerstand. Keine wird die Friedelstraße 54 freiwillig verlassen. Wir erkennen das Recht des Kapitals nicht als die maßgebliche Größe an, die unser Handeln bestimmt. Wir werden weiterhin mit allen Mitteln der praktischen Eigentumskritik versuchen, uns die Räume des Hauses nutzbar zu machen. Dass wir nun auf diese ganze Scheiße eingegangen sind, heißt aber nicht, dass wir sie nicht weiterhin kritisieren und angreifen werden. Ganz im Gegenteil, die heiße Phase hat erst begonnen. Das Ziel, die Friedelstraße 54 nach den Vorstellungen der BewohnerInnen und NutzerInnen zu gestalten, werden wir weiterhin energisch, einfallsreich und gemeinsam verfolgen. Dazu gehört eine praktische Kritik der herrschenden Eigentumsverhältnisse. Die Hausfassade hat einen neuen Anstrich bekommen und ein Themenmonat Eigentumskritik füllt die Dresdenabende unter der Woche. Weder eine Räumung noch eine Wiedervermietung der Ladenlokalitäten in der Friedelstraße 54 werden ein einfacher Geschäftsvorgang sein. Auch wenn wir uns über alle solidarischen Akte freuen und eine militante Kampagne erhoffen, die Friedel 54 ist nicht der Nabel der Welt. Bringt euch in die Kiezversammlungen ein, wehrt euch gegen Miete und Kündigungen zusammen mit euren NachbarInnen in eurem eigenen Haus. Unterstützt HG M99, Potze Drugstore, die Linie 206, Altes Sportamt Bremen, AZ Garte, Wuppertal und die vielen kämpferischen Hausgemeinschaften wie Unser Block bleibt, Koloniestraße oder Schönlandstraße 4. In Zeiten des gesellschaftlichen Rechtsrucks ist es umso wichtiger, sich auch mit den Marginalisierten und Illegalisierten dieser Stadt zu vernetzen und sie zu unterstützen. Bevor es weitergeht, hören wir noch So the Rich Can Sleep at Night von Soul. Im Anschluss gibt es dann einen Beitrag über ein weiteres räumungsbedrohtes Projekt. Aber nicht in Berlin, sondern in Nürtingen, die Villa Galgenberg. Sleep tonight. We are, yeah, I said it. We are fucked as a nation. Bring the Vaseline out. Still under siege now. Belt black helicopters in my eyes. You see they got black bags under them. And my girls are brown birds surveying the wreckage. And if you know what's real, better go get all the panels in. This is so familiar, like when the Iron Curtain fell. America is too big. Man, who need a Bible Belt? These sovereign states, man, we need to get back. Federal government has gotten too fat. With these rednecks on my back, I can't come up. They keep on us down. So, ich sitze jetzt hier mit jemandem vom linken Wohnprojekt und sozialen Zentrum Villa Galgenberg in Nöttingen und wir wollen über das Projekt reden und auch über die Räumungsgefahr, der das Projekt gerade ausgesetzt ist. Vielleicht kannst du erstmal am Anfang ein bisschen was über das Projekt an sich erzählen. Was ist das? Woher kommt's? Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein linkes Wohnprojekt in der weiteren Peripherie Stuttgarts in Nürtingen, in der schwäbischen Provinz sozusagen. Ein altes Gutsherrenhaus, das am Fuß des Galgenbergs liegt. Wir haben das 2007 gegründet, mit dem Ziel, eben einen Kristallisationspunkt zu bieten, an dem linke und emanzipatorische Ideen ausgearbeitet und ausgelebt werden können. Wir sind etwa 20 Leute, plus minus die meiste Zeit hier drinnen. Wir haben verschiedene Projekte, wie zum Beispiel den Umsonstladen, den wir mittlerweile auch offensiv bewerben und in dem wir auch sehr aktiv sind. Das verknüpfen wir auch mit Geflüchtetenarbeit und wollen aber darüber hinaus einfach den Wert des Kapitals herunterschrauben und eben erlebbar machen, dass es sich um Gegenstände handelt oder um Nutzgegenstände handelt und nicht um Wertgeschichten handelt. Wir haben kleine Werkstätten, wir haben mehrere Tiere, mit denen wir uneigennützig zusammenleben. Mittlerweile leben hier auch ein paar Kinder mit dem Haus. Dadurch ist es zu einem Mehrgenerationenprojekt geworden. Es gibt Proberäume und einen kleinen Gemüsegarten. Es handelt sich aber nicht um ein besetztes Haus oder ein besetztes Zentrum, sondern ihr habt eine andere Form? Genau, wir haben von Anfang an das Konzept der Miete einfach gewählt, weil wir halt eben in der schwäbischen Provinz leben und weil Besetzung hier einfach nichts Zukunftsträchtiges ist. Wir wollten ein linkes Zentrum erschaffen, das über lange Sicht Menschen von außen dazu bringt, an uns teilzunehmen, an die emanzipatorische Idee, die Idee der allgemeinen gesellschaftlichen Veränderung eben nach außen trägt. Das können wir nur dadurch bewerkstelligen, dass wir über Jahre und Jahrzehnte hier aktiv sind und das können wir als besetztes Haus hier nicht halten. Ihr seid ja jetzt gerade räumungsbedroht. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie das dazu kam. Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Es hat damit begonnen, dass der Oberbürgermeister irgendwann mal in unsere Nachbarschaft gezogen ist und schon mal damals öffentlich verkündet hat in der Nürtinger Zeitung, dass das Haus hier die Eigentumsverhältnisse geklärt werden müsste und er dann letzten Endes die Sache hier klären kann. Was im Klartext bedeutet, er wird das Haus kaufen und uns dann eben rausschmeißen. Das hat er dann eben auch gemacht irgendwann mal. Ohne das Wissen der meisten im Gemeinderat oder sonst irgendwelche Leute, auch ohne unser Wissen natürlich. Und hat das Haus im Jahr Ende 2014 gekauft. Und er hat dann auch direkt angekündigt, dass das bestehende Mietverhältnis nicht weiter verlängert wird. Er musste natürlich den gegebenen Mietvertrag übernehmen, aber da hat er darauf gehofft, dass das Haus dann einfach irgendwann mal still und leise einfach ausgeräumt werden kann, weil der Mietvertrag zu Ende ist. So leicht ist es nun nicht. Dadurch, dass wir davor schon mehrere Mietvertragsverlängerungen hatten, sind uns Rechte erwachsen. Das bedeutet, dass wir einen unbefristeten Mietvertrag gekriegt haben. Und seither sitzt er uns im Nacken und versucht, jede Möglichkeit zu nutzen oder auch jeden schäbigen Trick zu nutzen, um uns hier rauszukriegen. Jetzt, wo er euch nicht so einfach rausbekommen hat, was waren dann die weiteren Schritte? Was, du hast gemeint, dass da auch Vorwürfe kamen. Um was handelt es sich dabei? Ja, anfangs hat er ja eben, wie gesagt, versucht, uns einfach dadurch rauszukriegen, dass der Mietvertrag ausläuft. Und in dem Moment, als er gemerkt hat, das läuft so nicht, begann es damit, dass er ihm alles ins Feld geführt hat, was man im linken Projekt eben anlasten könnte. Das sind so Sachen wie Ruhestörung, das sind so Sachen wie Ordnung, das sind Sachen wie Graffitis und Transparente an der Hauswand, dass wir rundherum einen schäbigen Eindruck machen würden und das unerwünscht ist und dass wir auch ziemlich einen Anstoß in der Nachbarschaft nehmen würden. Naja, das haben wir so nicht auf uns sitzen lassen. Ich meine, Graffitis und Transparente, das ist erstmal unsere Privatsache, das wollen wir auch weiterhin so machen, aber Anstoß in der Nachbarschaft, da haben wir einfach mal rumgefragt in der Nachbarschaft, wie es denn ausschaut, und wir haben festgestellt, dass das so gar nicht stimmt. Die meisten in der Nachbarschaft haben eben diesen Tenor, dass sie sagen, sie wollen zwar nicht so leben wie wir, finden es aber gut, dass es uns gibt. Das macht die ganze Geschichte einfach interessanter und bunter und lebhafter. Damit konnte er dann eben auch nicht mehr punkten, also wurden dann weitere Sachen gesucht. Zum Schluss, kurz eben vor der Verhandlung, die wir jetzt hatten, kam eben noch, das sind so, dass er versucht hatte, uns oder beziehungsweise dem Haus nachzusagen, es wäre nicht bewohnbar, weil die und die Schäden da wären und damit wäre es nicht verkehrsfähig und er möchte uns ja schützen dadurch, dass er uns hier rausschmeißt, was auch nicht nachweisbar ist, denn es war bisher nicht einmal jemand da, der sich wirklich die Substanz des Hauses angeguckt hatte, sondern es waren ein paar Bürokraten hier, die mal hier durchmarschiert sind, ob das uns gepasst hat oder nicht, aber die haben nicht die Fähigkeit zu beurteilen, ob das Haus verkehrsfähig ist oder nicht. Das müsste dann wirklich ein sachverständiger Gutachter machen und das war bisher nie da. Genau. Verhandlung, das heißt, es kam zur Räumungsklage. Auf welcher Grundlage argumentiert ist? Die Grundlage ist das, was ich jetzt bisher angeführt hatte. Das wurde dann alles mal wild zusammengewürfelt und je nach Lust und Laune auch wieder anders vorgebracht. Zivilrechtsverfahren ist es nun so, dass viele Dinge vorher über Schriftverkehr geklärt werden und eben der Richterin vorgetragen werden. Und da ist so jeden Monat einfach mal was Neues ins Haus geflattert, was der Grund jetzt sein soll, dass wir deswegen hier raus sollen. Also es wurde eben diese Räumungsklage gemacht. Es wurde dann auch darauf hingearbeitet, dass genügend zusammengetragen wurde. Und wie es eben auch in einem Zivilrechtsverfahren ist, wird erstmal eine Güteverhandlung vorgeschaltet. Und diese Verhandlung hatten wir jetzt. Letzten Endes ist da schon recht deutlich gemacht worden, dass die Gründe, die ins Feld geführt wurden, um uns herauszukriegen, weder Hand noch Fuß haben, wurde von der Richterin eingangs eigentlich schon so vermittelt und dass auch Verfahrensfehler einfach gemacht wurden. Es wurde keine Abmahnungen oder sonst etwas vorgebracht, es ist einfach mal gleich in die Vollen gegangen. Damit war dann eben auch das Feld frei, dass wir unseren Gütevorschlag eben machen konnten, worauf die Stadt erstmal eingehen musste, aber nichtsdestotrotz weiter offen bekundet hat, mittlerweile auch relativ unverhohlen bekundet hat, dass es im Prinzip darum geht, uns hier rauszuschmeißen, auch wenn sie gerade rechtlich nicht mal mehr Möglichkeiten dazu hat. Wir haben eben ein eigenes Konzept ausgearbeitet, das wir vorgetragen haben, das im Prinzip aussagt, dass wir das Haus selber in Eigenleistung renovieren werden. Wir haben da verschiedene Vorstellungen, die wir nutzen können. Wir können Möglichkeiten des Crowdfundings nutzen. Wir werden, wie es schon viele andere soziale oder linke Projekte gemacht haben, uns darum bemühen, Wandersgesellen anzuwerben, die hier mitwerkeln können. Und wir haben auch einen gewissen Rückhalt in verschiedenen Institutionen in Nürtingen, linksorientierten oder alternativorientierten Institutionen, die uns da tatkräftig unterstützen werden, weil sie selber früher auch eigene Häuser ausgebaut haben und deswegen eben dann ziemliches Know-how mitbringen. Erstmal sind wir natürlich auch bereit, die Miete weiterzuzahlen. Im Gegenzug dazu gewährleistet uns die Stadt absolutes Selbstverwaltungsrecht in allen Belangen und eine langfristige Nutzungsmöglichkeit. Langfristig bedeutet eben ein Mietvertrag über die nächsten 50 oder 100 Jahre oder so etwas oder eben die Aussicht auf den Kauf des Hauses zum gegebenen Zeitpunkt. Aber zunächst mal würden die weiteren Mieteinnahmen für die Stadt gewährleistet sein. Das bedeutet, für eine Stadt mit leeren Kassen im Prinzip müssen sie keinen Cent hier reinstecken, würden weiter erstmal Geld bekommen, Und ja, wir haben ja auch was davon. Man könnte das als Win-Win-Situation verstehen, wenn man das so will. Die Stadt musste das jetzt erstmal anerkennen und so weit anerkennen, dass sie eben erstmal darüber reden müssen. Das Verfahren ist jetzt bis auf Weiteres auf Eis gelegt und unsere Bemühungen zielen darauf ab, erstmal vor dem Gemeinderat vorsprechen zu können. Und was die allgemeine Öffentlichkeit angeht, was ist da eure Strategie oder Herangehensweise? Ja, die Strategien sind die üblichen. Wir stehen jedes Wochenende in der Stadt mit unserem Infostand. Wir sprechen mit den Leuten, wir informieren die Leute, wir reden mit der Nachbarschaft. Wir haben ziemlich enge Kontakte mit unserer Nachbarschaft. Wir haben eben Kontakte zu verschiedenen Institutionen, die es schon lange hier gibt, alternativen Institutionen, die eben bereit sind, sich mit uns auseinanderzusetzen. So, und das ist eben in einer Kleinstadt schon sehr viel wichtiger, wie zum Beispiel in einer Großstadt, dass eben die Regierung, die Stadtregierung eben schon ein gutes Stück weit davon abhängig ist, was der Einzelne denkt, da man ja bekannt ist irgendwie und eben auch persönlich ansprechbarer ist. Und das ist gerade ein Mittel, das die Stadt nicht unbeeindruckt lässt. Okay, wenn ich das richtig raushöre, so war erstmal die Entwicklung mit dieser Räumungsklage erstmal positiv. Die Frage ist aber, die sich mir natürlich stellt, inwiefern das vielleicht nicht von Dauer ist. Also da gibt es ja auch Beispiele irgendwie aus Berlin oder anderswo, wo es erstmal positiv aussah und dann plötzlich doch nicht. Genau. Uns ist klar, dass wir zwar einen Etappensieg haben, aber es bleibt bei einem Etappensieg, wenn wir jetzt nicht weiter eben daran bleiben. Wenn Leute mehr über das Projekt erfahren wollen und auch zum Beispiel, wie es dann weitergeht, gibt es eine Möglichkeit? Wir haben eine Internetseite villageigenberg.de.tl. Das ist so mal das, wo man sich dran orientieren kann. Man kann uns jederzeit besuchen. Wir haben Bock darauf, auf jeden Input von außen sowieso. Wir sind auch bei Facebook vertreten, machen einzelne Leute von uns und letzten Endes vorbeikommen, miterleben, einfach dabei sein. Vielen Dank. Danke. Die komplette Version des Interviews gibt's in Kürze auf unserem Blog. Jetzt nochmal einen Track, und zwar Se Atreso Ridi von Acero Moretti. Vero, nella vita si hanno quattro punti fermi. Primo, chi sono gli amici. Secondo, chi sono i vermi. Terzo, la memoria, il ricordo di chi è caduto. Quarto, un sentimento d'odio verso chi non ha pagato. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Blocco antifascista in pianta stabile. Dalle curve degli stadi alle piazze dei quartieri. Militanti sempre pronti, e questo oggi come ieri. Io non ti sopporto perché tengo un conto aperto. Verrò a cercarti pure tra le fiamme dell'inferno. Brucia un odio eterno, niente contorno, aspetta il conto. Ci siamo sempre stati, non c'è un cazzo di ritorno. Nella vostra testa c'è solo sopraffazione. Mentre un antifascista parla di rivoluzione. Zero privilegi, zero scuse, zero seggi. Per la rabbia dei compagni che marciscono dentro ai raggi. Occulto alle spalle che mi mantiene. Fiero di non pensarla mai come un carabiniere. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Merda, lo sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, se adesso ridi. After, after, e così sia. Sei solamente un uomo di merda. E che hai granchi nell'urderia. Fai il lavoro sporco per i ricchi e questo basta. Questo fa un infame con la lama in tasca. Perché sei solo un infame con la lama in tasca. Adesso basta, sono stanco del tuo affronto. Adesso basta, sempre pronto, parla piombo. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Ah! Und nun ein Beitrag zur Situation in Tschechien rund um das Thema Anti-Phoenix, Repression und Solidarität. In der Tschechischen Republik setzte im vergangenen Jahr eine Repressionswelle ein, die in ihrem Ausmaß und ihrer Strategie bis dahin einzigartig für das Land war. Über diese sogenannte Operation Phoenix berichteten wir, nachdem es Ende April 2015 zu Durchsuchungen von Privatwohnungen sowie dem sozialen Zentrum Ateneo in Most kam und am gleichen Tag 3 Personen festgenommen wurden. Bis heute dauert die Repressionswelle an und hat weitere Verhaftungen nach sich gezogen. Daher möchten wir euch in diesem Beitrag ein Update geben und die Repressionsstrategie des Staates sowie den Umgang der Bewegung mit dieser thematisieren. Offizieller Anlass für die damaligen Hausdurchsuchungen und Festnahmen war ein angeblich geplanter Anschlag auf einen Zug, welcher militärische Ausrüstung transportierte. So wurde einer Gruppe Anarchistinnen die Vorbereitung eines terroristischen Anschlags vorgeworfen, wie uns eine Person vom Anarchist Black Cross Prag erklärt. Sehr bald schon zeigte sich, dass dieser angebliche Angriff auf die Militärausrüstung tatsächlich Teil einer größeren Aktion von Agenten des Staates war. Es waren, soweit wir wissen, 2 Polizeiagenten, Provokateure, welche die Gruppe schon viel früher infiltriert hatten. Sie haben sich angefreundet, weißt du. Sie fingen an, mit ihnen zu Konzerten zu gehen, in Kneipen. Später nahmen sie an kleineren Aktionen teil, zum Beispiel Demos, Nachbarschaftsversammlungen oder Partys. Und sie gewannen mehr und mehr das Vertrauen und sie nahmen an mehr Aktionen teil und drängten zu mehr Aktionen. Wie üblich hatten sie immer ein Auto bereit mit Sprit, einen Farbdrucker für große Drucke und was weiß ich. Es waren die Leute, die am Ende die Orga übernehmen würden oder die Treffen initiieren würden und dadurch die Gruppe mehr und mehr vom Rest der Bewegung isolierten, mit einem Fokus auf militantere Aktionen. Und bei diesen Treffen hatten sie immer Aufnahmegeräte dabei und ich glaube, sie hatten auch die Wohnung verwanzt, in der die Treffen stattfanden. Sie brachten die Idee ein, den Zug mit der Militärausrüstung anzugreifen. Und als sie aufgenommen hatten, wie einige aus der Gruppe der Idee zustimmten, schnappte die Falle zu. Das diente natürlich dieser großen Repressionswelle. All das waren die Bemühungen der Polizei, einen Fall zu konstruieren, um Anarchistinnen für Terrorismus verfolgen zu können. Oder zumindest die Vorbereitung dafür, was ausreicht. Diese Strategie des Unterwanderns, Fallenstellens und Verfolgen aufgrund der dadurch produzierten Beweise ist generell nicht neu. Für die anarchistische Bewegung in Tschechien jedoch schon. In den USA gab es hingegen schon mehrere solcher Fälle, zum Beispiel mit Eric McDavid, den wir letztes Jahr interviewten und welcher durch einen Spitzel zur Erwägung illegaler Aktionen gebracht wurde, oder den NATO-3, welche ebenfalls durch das FBI unterwandert wurden. In Tschechien hat die Polizei seither im Rahmen der Operation Phoenix weitere Fälle konstruiert, die die Anklage unter dem Stichwort Terrorismus zuließen. Später hörten wir von einem sehr merkwürdigen Angriff. Jemand hätte angeblich das Haus des Verteidigungsministers angegriffen. Das war eine seltsame Sache, denn es gab kein Feuer. Der Verteidigungsminister sagte, sein Haus wäre mit Molotow-Cocktails angegriffen worden, aber es gab kein Feuer. Er hatte spezielle Sicherheitskräfte um sein Haus stationiert, aber erst seit einem Tag vor dem Angriff. Die Polizei wurde auch erst 2 Tage nach diesem Angriff informiert. Angeblich habe seine Frau einen Molotow-Cocktail im Garten gefunden. Sie haben die Polizei nicht in der gleichen Nacht oder ähnliches angerufen. Er war im Urlaub. In dieser Nacht waren nur sein Sohn und weitere Familienmitglieder zu Hause. Alles sehr seltsam. Und weißt du, Anarchistinnen haben so eine Art Aktion wie den Angriff auf Eigentum mit Leuten drin, insbesondere herkömmliche Leute wie die Familie des Ministers, seit mindestens 100 Jahren nicht mehr in Tschechien gemacht. Trotz all dieser sehr merkwürdigen Fakten wurde das Ganze leider gegen uns, gegen AnarchistInnen verwendet. Und ein russischer Staatsbürger, ein Anarchist, Igor Shevkov, 19 Jahre alt, der in Tschechien lebt, damals seit vielleicht einem halben Jahr, wurde für die Teilnahme bei diesem meiner Meinung nach völlig erfundenen Angriff angeklagt. Er wurde sofort in Hochsicherheitsgewahrsam genommen. Das bedeutet, seine Mutter, die aus Ostsibirien anreiste, durfte ihn nicht besuchen. Er war da für 3 Monate. Dann erkannte die Polizei, dass sie nicht ausreichend Beweise haben, während Igor nachweisen konnte, dass er zur Tatzeit woanders war. Sie ließen ihn aus der Ingewahrsamnahme und sein Prozess war vor einigen Monaten im April diesen Jahres. Aber in dieser Zwischenzeit hatten sie seine Anklage mit einer anderen verbunden, einer Komplizenschaft bei krimineller Beschädigung. Was ein lächerlicher Begriff ist, der aussagen soll, dass Igor an einer Graffiti-Aktion an einer Gefängnismauer teilgenommen haben soll, hinter der Leute wegen Phoenix einsitzen. Was er tatsächlich getan hatte, war zu filmen, wie jemand das Graffiti an die Mauer sprühte. Und sie werfen ihm vor, Ausschau gehalten zu haben. Sie sagten zu ihm, ohne dich hätte die Aktion nicht erfolgreich sein können. Du bist Teil der Gruppe. Was Schwachsinn ist. Denn es war eine Spontan-Demo und er filmte die ganze Demo. Und wenn jemand spontan anfängt, Graffiti zu sprühen, dann filmst du auch das. Auch interessant ist, dass sie seine Kamera hatten und sie wussten von Anfang an davon, aber beschuldigten ihn erst 5 Monate nach dieser Demo, als ihnen klar war, dass sie für die erste Sache nicht genug Beweise haben. Sie brauchten also dringend etwas. Sie verbanden die beiden Sachen, die Videoaufnahme der Graffiti-Aktion und das Attentat auf den Verteidigungsminister in einer Gerichtsanhörung. Was ungefähr so ist, als würde man sagen, du hast jemanden umgebracht und ein Brot geklaut. Total lächerlich. Im Gericht wurde beschlossen, es gebe für Ersteres zu wenig Beweise. Der Richter sagte, leider gebe es nicht ausreichend Beweise, um ihn für den Angriff zu verurteilen. Also wurde er hierfür für unschuldig befunden. Doch für die Aufnahme der Graffiti-Aktion haben sie ihn für 2 Jahre des Landes verwiesen. 2 years of deportation for that video recording spray painting. Igor, welcher vom Staat in einer besonderen, unter Beweisstellung von mangelndem Verständnis als Pro-Putin-Anarchist gelabelt wurde, ging jedoch in Berufung und seine Strafe wurde von der Abschiebung in ein Verbot umgewandelt, sich an kulturellen oder anderen Events der anarchistischen oder linksradikalen Szene zu beteiligen, inklusive Demos oder Konzerte. Dieser Fall zeigt, wie weit staatliche Stellen gehen, um Grundlagen für die Verfolgung von sozialen Bewegungen zu schaffen. Denn Operation Phoenix trat ein in einer Zeit, in der soziale Bewegungen, inklusive anarchistischer, an Reichweite und Erfolg in Tschechien stark gewonnen hatten. Ein weiterer Aspekt in der staatlichen Konstruktion eines vermeintlichen anarchistischen Terrors spielt dabei aber auch das Netzwerk revolutionärer Zellen. Diese insurrektionalistische Gruppe, welche beispielsweise durch verschiedene militante Aktionen einen Prager Restaurantbetreiber zur Zahlung unterschlagener Löhne brachte, wurde zur allgemeinen Projektionsfläche für die tschechische Polizei und ihrem Schreckbild vom anarchistischen Terrorismus. Demnach wurde die anarchistische Bewegung mit dieser Gruppe gleichgesetzt und Operation Phoenix dient offiziell ihrer Bekämpfung. So wird unterstützt von den Massenmedien Phoenix als erfolgreiche Maßnahme gegen das Netzwerk verkauft, obwohl keiner der unter der Repression leidenden Personen eine Zugehörigkeit nachgewiesen werden konnte und derweil die Aktivitäten des Netzwerks zugenommen haben. Hieran zeigt sich allerdings ein weiterer Aspekt der Strategie des Staates. Denn das Konstruieren von Fällen, sei es durch Spitzel oder in der plumperen Form wie im Falle des herbeifantasierten Angriffs auf die Eingangstür des Verteidigungsministers, ist das eine. Das andere ist die Wirkung auf die Bewegung und ihr Umgang mit solchen Situationen. Terrorismus. Das Wort ist da, um Leuten Angst zu machen. Viele Leute gingen erstmal einen Schritt zurück und warteten ab, was passiert, oder distanzierten sich von den Beschuldigten. Versteh mich nicht falsch, das ist eine total nachvollziehbare Reaktion, aber ich denke, das hilft uns auf lange Sicht nicht. Unsere größte Aufgabe war es daher, eine Brücke zwischen den Beschuldigten oder zwischen dieser insurrektionalistischen Gruppe, denn alle sagten automatisch, okay, die Polizei sagt, dass die Beschuldigten von der Gruppe sind, also distanzieren sie sich von eben dieser. Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was diese Gruppe sagt oder was die Beschuldigten sagen, mussten wir die Brücke zwischen ihnen und der Bewegung sein und Leuten klarmachen, dass dieser Schritt zurück uns nicht sicherer machen wird. Auch wenn es so aussieht, dass wir damit aus dem Fokus rücken. Unsere Rhetorik war, dass, wenn wir immer einen Schritt zurückgehen, wir den Autoritäten nur zeigen, dass die Repression funktioniert, dass sie uns immer vereinzelt unterdrücken können, wann immer sie wollen, weil sie wissen, dass der Rest sich distanzieren wird. 3 Monate später wurde dann klar, dass es sich um Infiltration durch die Polizei handelt und damit wurde alles einfacher. Der Fall macht deutlich, wie wichtig es ist, nicht die Rhetorik des Staates zu übernehmen und in erster Linie solidarisch mit von Repression Betroffenen zu sein. Auch wenn Mensch vielleicht gewisse Taktiken prinzipiell oder aus der jeweiligen Analyse heraus ablehnt, muss klar sein, dass erstens das, was der Staat erzählt, nicht der tatsächlichen Situation entsprechen muss und andererseits wir uns vor Spaltungsversuchen in sogenannte gewalttätige und friedliche Teile schützen müssen. Allein machen sie dich ein. Der Zusammenhalt und die Solidarität sind unsere einzigen Waffen gegen die Repression. Wir schaden uns nur selbst, wenn wir uns von Betroffenen abwenden. Mittlerweile ist eine weitere Person im Knast, Lukas, welchem ebenfalls Zugehörigkeit zum Netzwerk revolutionärer Zellen vorgeworfen wird. Vor kurzem erst gab er seine Solidarität zu den streikenden Gefangenen in den USA bekannt und er freut sich sicherlich über Post. Links zu seinen Statements und eine Postanschrift gibt's auf unserem Blog. Und jetzt hören wir noch Despierta von Rebecca Lane. Despierta, abre los ojos y olvida que anoche aprendiste a volar mientras dormías. Un nuevo día te espera para que hagas lo que quieras mientras no te atrevas a desafiar ninguna regla. Ante todo intenta que el tiempo no pase en tu cuerpo. Foto a foto, que te arrugas con el tinte en el pelo. No te muestres animal, recorta de tu cuerpo el vello. Si eres feo, compra un auto grande para los paseos. Si subes de peso, ponte a dieta con los suplementos. Lo lamento, pero el alimento ya no es sustento. Con basura en tu boca, la salud es lo de menos. Quieres comida rápida, debes pagar un precio. Alienta el deseo que no será satisfecho. Quieres pertenecer, debes demostrarlo con hecho. Toda compra es inversión, aunque en un mes esté deshecho. Lo que importa es que te lo vean puesto. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Jetzt kommen wir zu den besten Schlagzeilen aus dem letzten Monat mit unserem Newsflash. Dresden baut Brücken. Pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober baut Dresden endlich Brücken. Nein, keine weitere Waldschlösschenbrücke, sondern Brücken zum Volk. Expertinnen streiten zwar darüber, wer oder was dieses Volk sein soll, doch ein Grüppchen Leute weiß die Antwort und skandiert jeden Montag: Wir sind das Volk. Die Dresdner Landesregierung und die übrigen sächsischen Sicherheitsbehörden finden dieses Argument überzeugend. Architektinnen warnen jedoch, dass Brücken mit einer derart von Grund auf maroden Substanz nur zu schlimmen Unheil führen können. Hamburg. Aktivistinnen erhalten eigene Herberge. Da die Behörden im Zuge des G20-Gipfels im Juli 2017 davon ausgehen, dass verstärkt Demonstrantinnen in die Hansestadt kommen werden, bereiten sie sich bereits jetzt darauf vor. Rund 100.000 Euro nimmt die Stadt in die Hand, um Übernachtungsplätze für die spontanen Gäste bereitzustellen. Inklusive sind dabei ein hoher Zaun sowie Gitter vor jedem Zimmer. Social Bots. Skandal bahnt sich an. Es fing mit einer harmlosen Diskussion darüber an, ob es sittlich sei, automatische Bots zur Beeinflussung von Meinungen in Social Media einzusetzen. Aus internen Regierungskreisen waren allerdings Warnungen zu hören, dass nicht tiefgehender nachgebohrt werden solle. Entsprechende Recherchen würden sonst unweigerlich aufdecken, dass das ganze Parlamentarismus-Spiel zu 99% von Social Bots gesteuert würde, sogenannten PolitikerInnen. Auch im Oktober war die Anarchie aktiv und wir haben für euch dokumentiert, was der Presse so von den Aktivitäten der Anarchie aufgefallen ist. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Die Anarchie. Auch im vergangenen Monat hat sie die deutschsprachige Pressewelt mit ihrer Herrschaft nicht losgelassen. So zum Beispiel auf rp-online.de. Dort berichtete Lutt Mellerhauser von der Kita-Anarchie. Ihre investigativen Bemühungen legen nahe, dass sich die Anarchie in Leverkusen mitten im Gang durch die Institutionen befindet. So gäbe es in der Stadt nun ein neues, gewagtes Konzept für Kindertagesstätten. Bei dem Kinder selbst entscheiden können sollen, was sie gerade machen und an was sie teilhaben möchten. Wow, soll den Kindern da tatsächlich so etwas wie Selbstbestimmung nahegelegt werden? Wahnsinn. Ja, solch revolutionäre Gedanken inspiriert einzig die Anarchie. Klingt fast nach einem hinreichenden Beweis. Doch leider wenig später kommt die herbe Enttäuschung. Natürlich von Seiten der CDU in Form von Sportdezernenten Marc Adomat, welcher klarstellt: Das heißt nicht frei nach Herbert Grönemeyers Lied Kinder an die Macht, dass in der Kita Anarchie herrschen soll. Nun, Grönemeyer und Anarchie klingt auch erstmal etwas schwierig. Aber was nicht soll, kann ja trotzdem sein. Das ist bei der Anarchie öfter so. Also was ist denn das jetzt für ein Konzept? Das Konzept ist wie Leitplanken auf der Autobahn, innerhalb derer man sich bewegen kann. Ja, das klingt tatsächlich nicht nach Anarchie, sondern eher nach dem Üblichen. Wer zu weit von der Straße der Normierung abweicht, landet über kurz oder lang im Krankenhaus. Oder im Knast. Schade. Naja, was haben wir denn da sonst noch so? Ah, die letzte Wahl in der Arztpraxis, das Magazin Focus. Hier jammerte Martina Fietz über die Europäische Union und dem Fietzelchen an demokratischen Strukturen, die ihr innewohnen. Der EU fehle es demnach an Geschlossenheit, Konsequenz und Härte. Da machen aber ziemlich viele Menschen ganz andere Erfahrungen. Naja, jedenfalls meint Fietz, die EU müsse der Entscheidungsfähigkeit zuliebe hierarchischer werden, denn es gäbe da große Aufgaben für sie. In weiten Teilen Afrikas herrscht Anarchie und vor Europas Haustüre im Nahen und Mittleren Osten zerfällt die staatliche Ordnung. Wie will Europa dagegen antreten und für Frieden und Freiheit, für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde, für soziale Marktwirtschaft und freien Handel werben? Na, vielleicht einfach mal gar nicht. Vielleicht müssen wir die EU einfach hinter uns lassen und woanders hinschauen. Wie wär's mit der Schweiz? Dort wird in der Neuen Zürcher Zeitung im Interview mit Sicherheitsvorsteher Richard Wolf über das besetzte Kochareal in der Stadt diskutiert. Dieser stellt dabei die steile These auf: Es ist also nicht so, dass auf dem Kochareal die nackte Anarchie herrscht. Ist auch ein bisschen kalt da. Also was für eine Anarchie herrscht denn dann da? Das Wesen einer Hausbesetzung ist, dass dort Dinge toleriert werden, die andernorts nicht toleriert würden. Ja, doch leider werden Hausbesetzungen hingegen oft gar nicht toleriert. Wie ist das in Zürich? Wir räumen nicht sofort, sondern warten ab, bis ein Neubauprojekt und eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegen. Wenig überraschend. Aber warum die falsche Zurückhaltung? Etwa weil dank Anarchie das Kochareal ein Ort ist, der lebt, an dem Gespräche stattfinden, wo Kultur veranstaltet wird. Man darf nicht unterschätzen, was es für eine junge, dynamische, kreative Stadt bedeutet, die Zürich ja sein möchte. Ja, das dachten wir uns schon. Solange die Anarchie wertsteigernd und Investoren anlockend wirkt, ist sie willkommen. Ach ja, vielleicht müssen wir einfach doch noch etwas mehr Entfernung hinter uns bringen, um tatsächliche und nicht auf Ausbeutung basierende Gastfreundlichkeit für die Anarchie zu finden. Was haben wir denn hier? Ah, die Junge Welt berichtet: In Zwolle herrscht die totale Anarchie. Klingt super. Zwolle liegt in den Niederlanden und... Hier dürfen die Kinder die Pieten anmalen, wie sie wollen. Okay, Pieten, das sind die Begleiter des sogenannten Sinterklaas, welcher... im November aus Spanien samt seiner Geschenke angeschippert kommt. Also so eine Art Nikolaus. Nur geht es hier um eindeutig rassistische Tradition einer alten Kolonialmacht. Denn der Zwarte Piet ist traditionell schwarz angemalt. Nun aber gibt es auch... den Käsepiet in Gelb, Sirupwaffelpiet in Braun, Spinatpieten sind grün, Schlumpfpieten blau. Ob das die Sache wirklich so viel besser macht? Also, so richtig zufrieden sind wir immer noch nicht. Ich glaube, wir schauen noch mal eine Ecke weiter. Und zwar rüber in die USA. Dort lüftete Filmemacher Michael Moore im Manager-Magazin ein großes Geheimnis. Man solle nicht unterschätzen, wie viele Menschen heimliche Anarchisten seien. Ja, zukünftig ist das wahrscheinlich auch ein naheliegendes Konzept, die Heimlichkeit. Doch Moore behauptet dies gerade im Kontext der anstehenden Präsidentschaftswahlen. So sei gerade die heimliche Neigung zur Anarchie für den Aufstieg von Trump verantwortlich. Diese dunkle Seite könnten die Leute kaum noch irgendwo ausleben. Außer in der Wahlkabine, jenem beinahe letzten Ort in der Öffentlichkeit, an dem man frei von jeder Beobachtung, Kontrolle oder Weisung durch andere sei. Dort könne man einfach tun, was man wolle. Tja, und da wählt man dann einen Toupet-Träger, dem zuzutrauen ist, dass bei der nächsten Wahl auch in der Kabine Kameras hängen. Wenig überzeugend, Herr Moore. Na, liebe Pressewelt, das war jetzt alles in allem etwas enttäuschend. Bis nächsten Monat bitte wieder fleißiger der Anarchie auf den Fersen sein. Zum Abschluss des Podcasts noch ein Linktipp für alle bastelfreudigen Leute unter euch. Es ist wohl der Traum jeder Insurrektionalistin, nachts vermummt durch die Straßen zu rennen und Barrikaden zu bauen. Auch bei weniger aufständischen Demos wäre es oft praktisch, eine Straßensperre dabei zu haben. Das Zweckentfremden von Bauzäunen ist ja leider nicht immer möglich und manchmal auch nicht unbedingt gewollt. Viel besser wäre es doch, eine mobile Barrikade dabei zu haben. Dieses Problem löst die Gruppe Tools for Action mit ihren aufblasbaren Riesenpflastersteinen. Mit Klettband könnt ihr mehrere Würfel aneinander ketten. Außerdem sind die Ballons leicht transportierbar und bieten Schutz gegen Schlagstöcke. Leider sind sie nicht stichfest. Eine Anleitung zum Selberbauen findet ihr auf toolsforaction.net. Das war's. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Stunde mit uns und wir freuen uns auf den nächsten Rückblick. Falls ihr Feedback für uns habt, schreibt uns ruhig eine E-Mail an aradio-berlin@riser.net oder twittert an unseren Account @aradio_berlin. Sonst schaut auch mal auf unserem Blog vorbei, aradio.blogsport.de. Dort gibt es noch mehr zu hören, sowie alle Links aus dem Podcast. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Una vez hecho control en cara no tu cara en la testa y esta pera la festa.